Tag, hier Landstuhler, Elitehörer unterwegs, Folge 7. Muss man jetzt auch immer diese Unterwegs-Folgennummer mal merken, weil die werden jetzt häufiger kommen. Gab zwar kein Feedback zu meiner letzten Folge oder allgemein, aber ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die haben so ein bisschen durchblicken lassen, dass sie eher so auf die Audio Berichte warten, statt die Shownotes zu lesen. Und momentan ist es eigentlich eher so, ich sammle und sammle und sammle und meine Shownotes sind schon fertig und ich habe alles verlinkt und ich habe Bilder gemacht, aber irgendwie komme ich nicht darauf, die Sache einzusprechen. Und dann hört sich es ja auch für euch irgendwie immer ein bisschen, was erzählt dann wieder für Sache, die waren doch schon eine Woche oder zwei Wochen her. Deshalb werde ich das jetzt ein bisschen anders machen und umstelle. Das heißt, wenn ich wirklich unterwegs bin, dann werde ich das direkt als Podcast aufnehmen. Hey, deshalb ist ja auch Unterwegs-Feed, geht ja auch relativ schnell. Und man kann es direkt online stellen und dann hat man auch ein besserer Flow. Also ich zumindest ins Mall, weil dann kann ich eher frei babbeln beim Autofahren, wo man sich normalerweise konzentrieren muss. Aber da geht es irgendwie am allerbesten, statt vor am Mac zu sitzen und das in zu sprechen. Und dann probiere ich das mal. Das heißt, ich werde dann meine normale, reguläre Folge einfach nochmal kurz und allgemein erzähle, was so halt unterwegs aufgenommen worden ist. Und dann gibt es auch zum Beispiel noch halt ein paar, noch so ein paar Anekdoten oder was halt danach noch passiert ist. So zum Beispiel die letzte Folge gehört haben mit der Pferderennbahn. Also ich war ja, kleine Anekdote noch, ich war ja mit dem Fahrrad unterwegs und die ganzen Besucherströme sind schon rausgegangen. Und dann dachte ich einfach, ach komm, du mal die Faulenzer vom Rote Kreuz mal frohen, weil die haben ja bestimmt noch nichts geschafft, wie das dann so abgeht. Und da haben dann zwei Autos gestanden und die waren alle relativ entspannt. Und dann bin ich mal ums Eckeburge, ja, mit meinem Tag, da ist der Landstuhler, wie lange geht denn das doch noch? Ist doch noch ein Rennen? Und da waren sie irgendwie ein bisschen ungehalten, wollten mal gar keine Antwort geben. Gut, da wusste ich auch warum. Und zwar hatten sie nämlich einer in ihrem Wagen schon drin Leih gehabt. Er hat mir dann trotzdem noch kurz noch Auskunft gegeben. Und dann ist er, ah, Entschuldigung und so, mach dann wohl los. Bin dann, wie gesagt, auf die Pferderennbahn, habe mir mal Kollege getroffen. Und habe ich gefragt, war dann das Hindernisrennen schon. Hindernisrennen, was ich eigentlich sehen wollte, war leider schon, ist aber nicht so gut ausgegangen. Das heißt, es gab tödlicher Pferdeunfall in Anführungszeichen. Und zwar ein Pferd ist gestürzt. Ja? Das heißt, der Jockey war in dem Krankenwagen gewesen. Und das haben sie dann vor Ort anscheinend erschießen müssen. Wie das genau war, verlinke ich dann natürlich in meinem Artikel. Habe heute nur auf Facebook gesehen, dass sich die PETA, die Tierschutzorganisation, schon eingeschaltet hat. Dann kopiere ich auch noch mal, was so die allgemeine Presseberichte so waren und dann sind die Shownotes fertig. Aber jetzt zur eigentlichen Aufnahme. Also ich bin unterwegs zu einem neuen Reisevortrag und zwar ist jemand mit einem Bulli um die Welt gefahren. Das heißt, genauer Titel reiche ich noch nach. Ach, wie die Shownotes. Ich werde auch neu noch mal was insprechen, weil ich bin gerade auf der, oh, das war die Flasche, bin gerade auf der Fahrt dorthin nach Weinheim. Ja, ist also nicht weit, sind 10 Kilometer. Das heißt, wenn Licht an meinem Fahrrad wäre und wenn es noch ein bisschen heller wäre, wäre ich mit dem Fahrrad hingefahren. Aber das werde ich mir wahrscheinlich für das Sommer noch mal vornehmen. Gut, das kurzes organisatorische Wissen dann noch, kurzes Feedback vor der Aufführung, danach kommt auf jeden Fall und dann haue ich das Ding auch raus und die Shownotes werden wir dann zwei Tage später sehen. Bis später. So, das heißt offiziell Augenblicke einer Weltreise. Und zwar ist das von Globetrotter gesponsert. Der Bulli hat auch einen gewissen Namen. Jetzt schon mal gleich ganz lustig. Also ich bin ja relativ früh, also es ist jetzt 19.15 Uhr, 19.30 Uhr geht's los. Ob viel los ist und ausverkauft, das sehe ich noch gar nicht. Ich bin jetzt nochmal kurz raus, weil wir haben ja noch relativ schönes Wetter. Direkt Parkplatz vorne dran gekriegt, was jetzt schon mal sehr, sehr lustig war. Es gab schon einen True-Fan, also einen VW-Bulli-Fan, der mit dem Typ schon sich unterhalten hat. Ich habe doch ein bisschen zugehört. Habe aber dann mit seiner Freundin oder mit seiner Frau noch ein bisschen kurz erzählt. War noch ganz lustig. Sie hat mir die Karte verkauft. Eintritt 16 Euro. Ja? Die war schon eingerissen. Ja? Deshalb reden wir wieder bestimmt sagen, oh, die wäre doch was für dich. Das ist so bestimmt so ein Sparbrötchen. Die tun ja bestimmt die Karte, die einer nicht mitnimmt, nochmal wiederverwerten. Habe ich mir jetzt auch nicht erlebt, aber ist gut. Deshalb achten darauf, wenn ihr auf deinen Vortrag mal gehen, ob ihr eine Karte kriege, die nicht schon eingerissen ist. Mir ist es, wie gesagt, noch gar nicht, also mir ist direkt natürlich nicht entgangen Aber wie gesagt, zur Location Rolf Engelbrecht Haus, das ist ganz normal, wie so, so eine Turnhall mit so einer bisschen Bühne oder so. Je nachdem, wer halt auftritt, hat er relativ gut die oder schlecht die Leinwand. Also die bringt er eigentlich immer selbst mit und halt seine eigene Technik. Ich weiß nicht, wo ich Bilder von mache. Und dann bin ich mal gespannt, wie das so wird. So, dann wie gesagt, nächster Bericht kommt dann, wenn der Vortrag rum ist, beziehungsweise wenn ich nach Hause fahre. Bis später. So, da bin ich wieder. Der Live-Vortrag ist beendet. Orangetrotter.de war die Webseite. Ich habe die ganze Zeit Globetrotter irgendwie verstanden, aber es war Orangetrotter.de. Sehr interessanter Vorgang, live gut vorgetragen. Das war also der Beginn ihrer 7-Stationen-Tour durch Deutschland. Die haben auch ein Buch geschrieben, oder sie hat ein Buch geschrieben. Verlinke ich mir später in den Shownotes. Das hat sie auch noch live signiert. Vortrag hat gedauert jetzt von 7:30 bis, wenn ich nur kurz auf die Uhr gucke, 9:45 war noch eine kurze Pause gewesen mit Autogrammstunde. Zu den Gästen waren ca. 120 Leute. Gefühlt waren bei den anderen Live-Vorträgen, die ich besucht habe, mehr Leute drin. Aber das Publikum hier war schon ein bisschen anders. Ich hatte gesagt, das normale Publikum, was man so auf den Vorträgen findet. Aber hier irgendwie mehr Leute, die interessiert waren und Fragen gestellt haben. Also er hat es ein bisschen anders da gemacht. Und zwar hat er auch wirklich gesagt, man kann in der Pause ihm schon Fragen stellen, was dann wirklich ein paar auch ausgenutzt habe. Und da hat er mal schön ein bisschen überzogen. Und da haben sich wirklich so Gespräche entwickelt und wirklich Fragerunde. Auf ein paar Sachen ist er auch so ein bisschen eingetragen. Zu der Reise selbst, also sie sind im Augsburg oder Alkohol sind sie aufgebrochen, was halt schon mal ganz krass war. Ich will jetzt spoilern, dass er dann gleich 14 Tage vorher losgefahren ist. Unfall mit seinem Auto heute. Das heißt, der erste Schocker war schon mal, dass das Auto kaputt war. Ja, und da haben sie halt berichtet, wie sie halt dann mit dem Auto 56.000 Kilometer lang durch 3 Kontinente bis nach Australien gefahren sind. So ein bisschen Land und Leute, was sie erlebt haben. So ein paar Storys halt. Und für soziale Projekte, für die sie sich engagieren. Die Aufbearbeitung so Multimedia war okay. War normaler Standard. Die Fotos hat man am Anfang gesehen, also er hat sich so ein bisschen gesteigert. Also die von der Qualität und wie er auch fotografiert hat oder so. Am Anfang waren es so ein bisschen Knipsereien und so. Aber am Schluss waren es doch ein bisschen profihaftere Aufnahmen und so. Also hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also ich denke auch mal, dass ich mir das Buch organisieren werde. Und nochmal nachlesen, dass es halt auch ein bisschen mehr im Detail war, weil auf so einem Vortrag, der diese Route beschrieben hat, also über die Türkei, Iran, Afghanistan, Pakistan, dann Tibet obligatorisch, China, Thailand, Singapur, waren sie nur kurz, beziehungsweise Singapur haben sie das Auto verschifft nach Australien. Also Australien haben sie auch richtig, also schon komplett bereist, aber der Vortrag wollten sie anscheinend nicht länger haben. Über Australien haben sie nicht viel erzählt. Aber ich denke auch mal, da gibt es genügend eigene Vorträge, beziehungsweise wo man sich da angucken kann. Aber das, was sie gezeigt haben, wie gesagt, wie sie gefahren sind über die Türkei und so, war wirklich gut. Also so richtig Bulli-Fetischist-mäßig war es nicht. Also sie haben nur wenig über ihr Reisegefährt so bisher erzählt. Aber wie gesagt, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sie war sehr sympathisch, war auch der erste Vortrag, den eine Frau abgehandelt hat. Normalerweise erzählen das immer so Männer, ist das so Männerdomäne, die so frei so fotografieren. Die hat es wirklich sehr sympathisch gemacht, war Dialog zwischen dabei. Sie haben sich halt immer noch so ein bisschen gefoppt und so. Aber wie gesagt, war ganz lustig. Jetzt spoilere ich doch am Schluss noch ein bisschen. Und zwar wollen sie 2018 wieder auf Reise gehen. Sie haben aber hier noch nicht konkret gesagt, was sie machen. Aber auf jeden Fall wollen sie auch mit ihrem Orangetrotter, also mit ihrem VW-Bus, also Camper, wo sie auch viel übernachtet haben, auf Reise gehen. Was sie leider nicht geschafft haben, also normalerweise wollten sie natürlich diese 7-Städte-Tour, wo sie ihre Vorträge machen, wollten sie natürlich die Bulli-Ausstellen. Aber dort ist wahrscheinlich wieder diese Einspritzpumpe Steckdüse, Vergaser. Er hat so oft erzählt, er hat es auch so oft repariert, wieder kaputt gegangen und deshalb sind sie in Anführungszeichen mit einem normale, große, moderne Wohnmobil losgefahren. So, das war's von der Seite von meinem Unterwegs-Feed. Im Blog werde ich alles nochmal verlinke. Freut mich, dass ihr zugehört habt. Tschö mit Ö.